Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Abschlusskundgebung zu Musik braucht keine GEMA. Düsseldorf, 21.11.2012. Am Samstag, dem 24.11. ab 21 Uhr leitet die Piratenpartei NRW mit einer großen Kundgebung im Herzen des Bochumer Bermuda-Dreiecks den Höhepunkt ihrer landesweiten, gemeinsam mit zahlreichen Kneipen und Discos organisierten Aktion Musik braucht keine GEMA ein. Von 23 Uhr bis Mitternacht werden dann viele Clubs und Gaststätten des Landes als Zeichen des Protests eine Stunde lang ausschließlich GEMA-freie Musik auflegen. Eigens dazu haben die NRW-Piraten zwei kostenlos downloadbare Musiksammlungen zusammengestellt. Durch die geplante GEMA-Tarifreform fürchten für das nächste Jahr nicht nur zahlreiche Diskotheken, Musikkneipen und Tanzschulen das Wirtschaftliche aus. Auch auf Weihnachtsmärkten heißt es wortwörtlich stille Nacht, seit der Bundesgerichtshof 2011 entschieden hat, dass die GEMA die Vergütungen für Musik bei solchen Freiluftveranstaltungen nach der Größe der gesamten Veranstaltungsfläche bemessen darf. In jüngster Zeit hat sich die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte gemäß Medienberichten sogar damit hervorgetan, die VG Musikedition beim Abkassieren von Martinszügen und Kitas zu unterstützen. Eine Petition zur Abschaffung der sogenannten GEMA-Vermutung mit über 60.000 Unterstützern hat die Bundesregierung am 5. November abgewiesen. Demnach obliegt es weiterhin den Veranstaltern zu widerlegen, dass das gespielte Musikprogramm GEMA-pflichtig ist. Nach der Kundgebung feiern die NRW-Piraten am Samstag im Brinkhoffs in Bochum gemeinsam mit Piraten aus ganz Deutschland, die am gleichen Wochenende zum zweiten Bundesparteitag der Piratenpartei vom 24. bis 25. November im Ruhrkongress anreisen. Der BPT 122 steht unter dem Zeichen einer umfangreichen Erweiterung des Programms für die Bundestagswahl 2013. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Presseteam NRW, Achim Müller. Gesprochen wurde diese Pressemitteilung von Britta Stephan, aka Nanunana 249. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.